Kapitel 5 Die Vorteile der Währungsunion, prinzipiell hinterfragt. Wäre der Euro gekommen, wenn wir 1992 gewusst hätten, was wir heute wissen? Nach einem bekannten Wort von Clausewitz ist das erste Opfer des Krieges die Wahrheit. Und bei der Diskussion um die gemeinsame europäische Währung scheint es ähnlich zu sein. Der Maastricht-Vertrag hatte sowohl einen Bailout von Staatshaushalten als auch eine monetäre Staatsfinanzierung durch die EZB ausgeschlossen und die Unabhängigkeit der EZB festgeschrieben, sowie ihre vorrangige Verpflichtung auf die Preisstabilität festgelegt. Heute hat der Euroraum de facto eine kollektive Haftung für Staatsschulden, die EZB steckt über beide Ohren in monetärer Finanzierung und ist tief eingebunden in die Bemühungen um die Sanierung der Staatshaushalte. Das Ziel der Preisstabilität tritt sachte zurück gegenüber dem Ziel, die gemeinsame Währung um nahezu jeden Preis zu erhalten. Die gemeinsame Währung wäre im Sommer 1992 jedenfalls politisch tot gewesen, hätte nur irgendeiner der damaligen Akteure oder Kommentatoren in die Jahre 2010-11 schauen können. Finanzminister Schäuble, im März 2010 von der Süddeutschen Zeitung befragt, ob die Euro-Architekten damals einen Fehler gemacht hätten, antwortete gleichwohl: Nein, wir haben keinen Fehler gemacht. Aber was wir in der Tat nicht vorhersehen konnten, sind die wirtschaftlichen Ansteckungsgefahren, die durch die immer stärkere ökonomische und technologische Verflechtung in der Welt enorm gestiegen sind. Wenn früher Griechenland mit einem Anteil an der EU-Wirtschaftsleistung von 2,4% in Schieflage geraten wäre, hätten das doch viele gar nicht mitbekommen. Heute wird daraus binnen Sekunden ein Problem für den gesamten Euroraum. Schäuble redet hier gezielt an der Wahrheit vorbei und verschweigt damit den zentralen Punkt. Nicht die ökonomische und technische Verflechtung macht die Ansteckungsgefahr der Griechenland-Krise aus. Gäbe es noch Drachmen, so würden eine Exportkrise für Rosinen oder Oliven und ein griechischer Staatsbankrott die Welt nur begrenzt interessieren. Das Risiko liegt vielmehr in der gemeinsamen Währung selber und in der kollektiven Missachtung aller wesentlichen Vorgaben des Maastricht-Vertrages seit Beginn der Währungsunion. Wolfgang Schäuble ist als ein fast schon fanatischer Anhänger eines vereinigten Europas bekannt. Man tritt ihm wohl nicht zu nahe, wenn man vermutet, dass ihm und vielen anderen die gemeinsame Währung schon 1992 bei der Zustimmung zum Maastricht-Vertrag vorwiegend als Mittel zu einem höheren Zweck diente. Daran hat sich bis heute nichts geändert. 1992 hatten die politischen Entscheidungsträger ökonomische Risiken um eines politischen Zieles willen in Kauf genommen. Und heute stellen die Nachfolger der damaligen Entscheidungsträger die dadurch entstandene Zwangslage als alternativlos dar. Das ist aber nur insoweit richtig, als es keine Möglichkeit gibt, einfach zum alten Zustand vor der Währungsunion zurückzukehren. Auch für das Verhalten der heute politisch Verantwortlichen gilt die Erkenntnis von Gideon Rackman: For reasons of pride, fear, ideology and personal survival, it is extremely hard for European leaders to accept that the euro is a large part of the problem. Instead, they search for other explanations of the economic crisis. Countries have failed to stick to the rules. They have lied. Europe needs new political structures. The bazooka is not big enough. The markets are irrational. The people are revolting. Es trifft den Stolz, zugeben zu müssen, dass sich die ursprünglich vorgetragenen politökonomischen Bedenken gegen eine gemeinsame Währung großenteils bestätigt haben und dass der Euro als solcher dazu beigetragen hat, die Krise in Europa zu schaffen und zu nähren.